Stell dir vor, jeder deutsche YouTube-Kanal wird eine Rundfunklizenz brauchen. Hi zusammen, willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Dennis. Und ich bin Leonid. Und unser heutiges Thema ist auch etwas, was nicht ganz so viel Medienaufmerksamkeit bekommen hat. Und zwar berichtet das Medienportal DWDL über den Konflikt vom Twitch-Channel PeteSmithTV und der Kommission für Zulassung und Aufsicht. Die Kommission hat die Forderungen an PeteSmithTV gestellt, sodass sie diesen Kanal als Rundfunk betrachten. Aus diesem Grund soll PeteSmithTV bis dem 30. April einen Zulassungsantrag stellen. Und zwar begründen sie diese Forderung aufgrund der Tatsache, dass PeteSmithTV auf Twitch 24 Stunden Let's Plays sendet, beziehungsweise ihre alten Let's Plays, und sie das als quasi Rundfunk sehen. Dazu hat Pete von PeteSmith schon auf YouTube ein Video gemacht. Wir können kurz reinschauen. Ob das jetzt Rundfunk ist oder nicht, da könnten wir jetzt natürlich drüber streiten. Ja? Werden wir aber nicht machen. Wenn die Kommission für Zulassung und Aufsicht das sagt, dann wird sie schon recht haben. Jetzt sitzt da jemand, der dann halt auch sieht, ist ja ein Mensch, ja, der ist ja auch nicht blöd. Der sieht dann halt, okay, wir haben hier so ein Gesetz, wir haben hier den Rundfunkstaatsvertrag, aber irgendwie, ja, so, der wird zwar so jährlich mal geändert oder alle 2 Jahre, aber irgendwie kommen die Änderungen nicht so wirklich mit dieser ganzen Internet- und Technologie so mit. Was da so in den letzten Jahren auch so bezüglich Kommunikation passiert ist, das spiegelt der Rundfunkstaatsvertrag nicht unbedingt wider. Da muss mal langsam eine Änderung kommen. Es gibt genug von diesen Internetangeboten, die rein theoretisch und praktisch unter den gesetzlichen aktuellen Bestimmungen als Rundfunk gelten. Aber irgendwie ist das passt ja nicht, das ist ja nicht vergleichbar mit dem, was wir normalerweise unter Rundfunk verstehen, möglicherweise. Ist ja kein Fernsehsender oder so. Deswegen müsste da vielleicht mal eine Änderung passieren. Und es wird dann komplett gleichgestellt mit Fernsehen, was allem drum und dran und so weiter und so fort, sobald du eine Rundfunklizenz hast. Und scheinbar geht es dann nicht nur um 24/7, weil wir senden ja nicht 24/7, sondern hier zwischendurch mal, wenn wir live gehen wollen, ne? Das ist beunruhigend. Okay, ihr fragt euch wahrscheinlich, warum wir über Let's Play reden. Aber ich finde diese Situation ganz wichtig und als Präzedenzfall könnte es tatsächlich Zukunft haben. Eigentlich machen wir hier auch Rundfunk. Vielleicht passt es den gesetzlichen Vorschriften nicht so hundertprozentig an, weil wir zum Beispiel nicht rum um die Uhr laufen und ja keinen Sendeplan haben. Da sind alle Kriterien für Rundfunk, aber im Endeffekt ist das auch fast Fernsehen. Und stell dir vor, jeder deutsche YouTube-Kanal wird eine Rundfunklizenz brauchen. Wenn das tatsächlich durchgeführt wird, wie gesagt, dieses absolute Horrorszenario, dass das implementiert wird, dass jeder YouTube-Channel sich irgendwo anmelden muss und eventuell sogar Gebühren bezahlen muss, sehe ich die großen YouTuber, also alle, die über 1 Million Abonnenten oder sowas haben, ich sehe sie nach Holland oder nach Luxemburg auswandern, einfach nur von dort aus produzieren und senden, Kohle machen und sich quasi der Verantwortung letztendlich entziehen. Während die Kleinen gar nicht erst groß werden können, weil sie so viele Regulationen erfüllen müssen. Also es könnte tatsächlich problematisch werden. Wir dürfen nicht vergessen, wir leben in Deutschland. Wir haben diese ganzen Gesetze gibt es, die haben schon immer existiert. Die Sache ist, dass sie halt niemals angewendet wurden, weil man das Internet nicht wirklich ernst genommen hat als eine weitere Medienquelle oder ein weiteres Medium. Ich finde es wirklich sehr problematisch und es ist für mich, wie gesagt, so ein Konflikt zwischen Geschäft und Staat. Und beide Seiten sind wichtig. Natürlich ist es wichtig, dass das Medium irgendwie in gesetzlichen Rahmen bleibt und dass es irgendwie nicht rechtswidrig wird. Aber trotzdem muss man gucken, dass sich dieses Medium auch entwickelt. Und im Endeffekt geht es um die Zuschauer und sie müssen halt Angebote und deutschsprachige Angebote bekommen und wollen das bekommen und möglichst Beste. Und wenn die Bürokraten sagen, nein, wir wollen vor allem alles kontrollieren. Und es macht mir tatsächlich Sorgen, dass die deutschen Bürokraten jetzt die Webindustrie regulieren wollen oder wir werden. Und tatsächlich das ganze Medium, das würde sicher dem Medium schaden. Ja, das kann man so sehen. Die Sache ist halt auch, das Internet, wie wir schon häufig festgestellt haben, ist und darf kein rechtsfreier Raum sein. Das heißt, gewisse Regulationen sind wichtig. Wie seht ihr das? Glaubt ihr, das Ganze wird ein Präzedenzfall und ab hier wird der Staat so stark in die Netzkultur eingreifen, dass das Ganze eingeschränkt wird? Oder glaubt ihr, dass es nur ein Einzelfall ist und PeteSmithTV wird diese Lizenz holen und alles wird gut? Schreibt es unten in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch und abonniert unseren Channel. Ciao. Ciao.